Kundgabe 5359. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.04.1952. Gottes Beistand in irdischer Not. Arbeit im Weinberg. Ich will euch beistehen in jeder Not des Leibes und der Seele. Daran zweifelt nicht, sondern seid so fest davon überzeugt, dass ich um alle eure Sorgen weiß und sie gern übernehme, auf dass ihr unbeschwert eurer Arbeit nachgehen könnet, mir zu dienen und euren Mitmenschen das Evangelium zu verkünden, wozu ich euch ausersehen habe. Irdisch und geistig will ich für euch sorgen, und stets sollen euch meine Worte gelten. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Bei mir sollet ihr immer Hilfe finden, insbesondere aber dann, wenn ihr geistig strebet und meinen Willen zu erfüllen euch bemüht. Ich will nicht, dass ihr euch sorget um tägliche Bedürfnisse. Ich will nicht, dass ihr bangend in die Zukunft schauet. Ich will auch nicht, dass ihr körperliche Gebrechen habt, die euch hindern an der Arbeit für mich und mein Reich. Ich will euch entlasten, wo immer es möglich ist, dass ihr nicht Schaden leidet an eurer Seele. Doch das kleine Kreuzlein, das euch noch auferlegt ist, müsstet ihr geduldig ertragen, denn es fördert euch gewaltig. Und ihr folget mir nach, so ihr es ohne Murren und Klagen auf euch nehmet. Ich gebe euch die Kraft dazu und gehe stets euch zur Seite, um euch zu helfen, wenn ihr schwach werdet. Darum seid nicht verzagt, was auch über euch kommt. Es ist mein Wille und gereichet euch stets zum Besten. So wie ihr aber euren Blick vertrauend mir zuwendet, bin ich auch zur Hilfe bereit, denn ich enttäusche den Glauben meiner Kinder nicht. Und ich will auch, dass ihr heiter und fröhlich durch das Leben gehet, worunter ich aber nicht die weltliche Ausgelassenheit verstehe, sondern die freudige Ruhe eines Menschen, der sich in Gott geborgen fühlt. Ihr könnet auch frohen Herzens sein, denn ihr habt mich gefunden und bald auch euer Ziel erreicht. Ihr könnet jubeln und frohlocken, denn meine Gnadensonne leuchtet über euch und erhellet euer Erdendasein. Sie erleuchtet alle eure Wege und erwecket euch zum Leben. Ihr brauchet den Tod nicht mehr zu fürchten, denn ihr, die ihr mein seid, ihr werdet zum Leben erstehen. Und die Stunde eures Abscheidens von dieser Erde wird euch willkommen sein. Doch bis dahin solltet ihr mir noch tüchtige Arbeiter sein in meinem Weinberg. Und ich werde euch stets mit Kraft erfüllen, auf dass ihr eure Arbeit für mich und mein Reich wohl zu leisten imstande seid. Darum sorget euch nicht, sondern glaubet und vertrauet auf den, der euer Vater ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er wird wahrlich geistige und irdische Not bannen, weil er euch liebt. Amen.